Sternenkinder. Bringe dich nun bitte in eine angenehme Position. Mache es dir so bequem wie möglich. Wenn es Gegenstände in deinen Taschen gibt, die drücken oder dich beengen, lege diese jetzt bitte beiseite. Lockere auch deine Kleidung, wenn es dir angenehmer ist. Nachdem du nun deine Position gefunden hast, konzentriere dich jetzt ganz auf dich selbst. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Spüre nun deinen Atem, wie er sanft ein- und wieder ausströmt. Du brauchst gar nichts dafür zu tun. Dein Atem macht das ganz von allein. Ein- und wieder aus. Nimm wahr, wie sich dein Brustkorb dabei hebt und wieder senkt. Ein und wieder aus. Ganz ruhig und entspannt. Atme nun noch einmal tief ein und wieder aus. Und richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf dich nach innen. Verlasse jetzt mit deinen Gedanken diesen Raum und stell dir vor, dass du an einem See inmitten wunderschöner Natur bist. Ein Abend im Sommer. Die Sonne ist im Begriff, unterzugehen und taucht den See in ein warmes Violett. Ein lauer Abendwind schickt dir den Duft von süßen Wildblumen. Einige Zikaden stimmen bereits ihr Gute-Nacht-Lied an, zirpen leise im Hintergrund. Du stehst am Ufer des Sees und genießt für einen Moment die Ruhe und die Schönheit dieses Augenblicks. Vor dir liegt ein Ruderboot im Wasser an. In ihm sind warme Decken in deinen Lieblingsfarben einladend ausgebreitet. Du steigst ins Boot und machst die Leine los. Keine Sorge, dir wird nichts geschehen, sondern du genießt es, auf den See hinaus zu rudern. Außer dir ist niemand auf dem Wasser. Du hast den See ganz für dich. Rudere nun weiter zur Mitte des Sees. Die Sonne ist jetzt untergegangen, als große rote Kugel im Wasser versunken. Nun bist du auf der Mitte des Sees angekommen. Das Ruderboot ist groß genug, um es sich dort gemütlich zu machen. Breite die Decken aus und kuschele dich dort ein, so wie es für dich angenehm ist. Mache es dir so bequem wie möglich. Male dir nun in deiner Fantasie aus, wie jetzt der Himmel sein dunkles Samttuch ausbreitet, wie es langsam dunkel wird und zugleich unzählige Sterne anfangen zu leuchten und zu funkeln. Es werden von Augenblick zu Augenblick immer mehr. Beobachte in aller Ruhe dieses wunderbare Naturspektakel. Vielleicht erkennst du sogar das eine oder andere Sternbild oder du siehst einen ganz besonders intensiv leuchtenden Planeten. Nimm dir einen Moment Zeit, um dir diesen schönen Augenblick vorzustellen. Um dich herum herrscht kosmische Stille. Alles ist ruhig. Während sich der funkelnde Sternenhimmel wie die kunstvoll gestaltete Kuppel einer großen Kirche über die Landschaft wölbt, spiegelt sich das wundervolle Sternenmeer auf der Oberfläche des Sees wieder. Überall leuchten jetzt die Sterne, am Himmel und auf der Wasseroberfläche. Und inmitten dieses ruhigen Naturschauspiels bist du in deinem Ruderboot auf dem See. So, als wärst auch du ein Stern. Tauch für einen Augenblick in das Gefühl ein, Teil des Kosmos und zugleich ein ganz besonderer Stern zu sein. Jeder Stern am Firmament ist einmalig und von ganz besonderer Schönheit. Niemand weiß genau, warum dieser Stern dort steht, wo er steht, und weshalb er leuchtet, wie er leuchtet. Und trotzdem ist es so. Und er würde fehlen, wäre er nicht an seinem Platz. Genauso ist es mit dir. So wie du leuchtest, leuchtest nur du. Ich möchte dich bitten, dich nun mit der Kraft deiner Einzigartigkeit zu verbinden. Diese Kraft ist in uns allen, auch in dir. Wenn du möchtest, kannst du in Gedanken deine Augen schließen. Konzentriere dich ganz auf dich selbst und verbinde dich mit der Kraft deiner Individualität. Thank you. Überlege nun, was dich von anderen unterscheidet. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten machen dich zu dem ganz besonderen Stern, der du bist? Versuch dabei, ganz frei von Bewertungen zu sein. Was macht dich besonders? Was kannst du ganz besonders gut? Das können ganz konkrete Dinge sein. Oder Hobbys, denen du gerne nachgehst. Oder etwas ganz anderes. Gib diesen Gedanken einen Moment Raum. Gehe nun in einem weiteren Schritt der Frage nach, welche Chancen sich aus deiner Einzigartigkeit ergeben. Jeder deiner ganz besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten wohnen Möglichkeiten inne. Versuche, sie zu erspüren. Versuche auch hier nicht zu bewerten, sondern fühle dich vollkommen frei dabei. Verbinde jede Eigenschaft, jede Fähigkeit und jedes besondere Interesse mit einer Möglichkeit. Das können berufliche Möglichkeiten sein oder ganz private. Vielleicht fallen dir auch Möglichkeiten ein, die dir in deiner Entwicklung weiterhelfen können. Nimm dir auch dafür einen Augenblick Zeit. Überlege ganz in Ruhe. Gehe jetzt in deiner Fantasie wieder zu der Situation auf dem See zurück. Du liegst im Boot, über dir funkeln die Sterne am Nachthimmel. Ein Stern leuchtet besonders stark. Er ist wunderschön. Sein Licht zieht dich magisch an. Stell dir vor, dass du mit diesem Stern in Verbindung treten kannst. Er schickt dir einen Lichtstrahl und du schickst ihm einen Strahl der Wärme aus deinem Herzen. Dieser Stern leuchtet nur für dich. Gib ihm einen Namen, der dir gefällt. Wenn du demnächst zum Sternenhimmel schaust, lächelt dieser Stern dir zu und erinnert dich an deine Einzigartigkeit und daran, dass es schön ist, dass du da bist. Und er erinnert dich an all die Dinge, die du besonders gut kannst und an all die Eigenschaften, die dich auszeichnen. Mit diesem Gefühl schläfst du im Boot ein. Der Himmel beschützt dich. Und das Wasser trägt dich. Sei ganz ruhig und entspannt. Das Boot wiegt dich sanft im Schlaf. Die Luft ist angenehm lau. Atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Ganz ruhig und entspannt. Im Morgengrauen wirst du langsam wieder wach. Strecke dich und räkele dich. Dann ruderst du wieder zum Ufer. wohl wissend, dass du ein ganz besonderer Mensch unter all den vielen besonderen Menschen bist. Langsam, ganz langsam kommst du nun mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Behalte noch für einen Augenblick deine Augen geschlossen. Nimm nun wieder bewusst die Fläche wahr, auf der du liegst oder sitzt. Wie sie sich unter dir anfühlt. Unter deinen Händen und Armen. Unter deinem Kopf und unter deinem Rücken. Deinen Oberschenkeln, deinen Waden und unter deinen Füßen. Wie du ganz ruhig von ihr gehalten wirst. Fange nun an, deine Hände und Füße ein bisschen zu bewegen. Spüre, wie du dabei langsam immer mehr in den Raum zurückkehrst. Bewege deine Hände und Füße. Nimm nun auch noch Arme und Beine dazu. Räkele und strecke dich immer mehr. So wie am Morgen, nach dem Wachwerden. Spüre, wie dich das mehr und mehr belebt und erfrischt. Stück für Stück. Drehe dich noch ein bisschen hin und her, bevor du die Augen wieder öffnest. Und nun öffne deine Augen. Setze dich langsam wieder auf. Orientiere dich noch einen Moment im Raum. Orientiere dich noch einen Moment im Raum. Schau dich in Ruhe um. Nun bist du da. Du bist jetzt wieder ganz im Raum angekommen.